Willkommen bei Viereckige Augen. Wer nicht fernsehen will, muss hören. Wir sind wer? Ich bin Donny. Ich bin Adrian. Sehr gut. Also, nee. Wieso stelle ich mich selber vor? Sollte ich nicht dich vorstellen einfach? Ja. Man sagt ja mal, der Esel nennt sich selber oder Der so. Esel nennt sich selber. Der Esel nennt sich immer zuerst oder zuletzt. Ja, hast recht. Naja. Also nochmal. Du kannst auch ruhig früher. Ja, ich habe ein bisschen mitgezählt. Ich weiß halt nicht, was ich noch sagen soll. Ich glaube, ich sage den Titel und dann sage ich halt irgendwie noch den Podcast, bei dem wir über verschiedenste Fernseher. Okay, ja, okay. Okay. Zweiter Cut, der sitzt, danach nehmen wir alles auf, live, dann wird es auch witzig. Ja. Die Spontanität ist. Soll ich nochmal hier synchron? Nee, synchron ist schon, ne? Ja, synchron. Ich find mal irgendwann schon in dieser 2-Stunden-Aufnahme. Okay, go. Also, gut.